herzlich willkommen zur 7. Folge des Nord-Süd-Gefälles und wie immer begrüßen euch an den Mikrofonen im Süden die Dotti und der Jörn aus dem Norden. Hallo Jörn. Moin, na? Jo, soweit alles paletti. Ich bin in Adventsstimmung. Wie sieht's da bei dir aus? Jetzt dann auch langsam mal. Ja, wir hatten ein bisschen zu tun hier Anfang Dezember. Da war wenig Zeit übrig für Adventsstimmung, aber jetzt dann haben wir zum zweiten Advent halt die Wohnung ein bisschen geschmückt und den Herrnhuter Stern ins Fenster gehangen und ein bisschen Kekse gebacken und solche Geschichten. Dann war deine Nichte jetzt inzwischen da und ihr habt fleißig gebacken. Sie hat es tatsächlich nicht geschafft, aber das werden wir sicherlich noch nachholen. Denn was eine gute Weihnachtszeit ist, die braucht auch eine völlig verwüstete Küche mit Keksresten überall. Das muss schon sein, ja klar. Und welche Sorten habt ihr bis jetzt gebacken? Ganz einfache. Ich weiß tatsächlich noch nicht mal welche, weil ich gar nicht dabei war. Hm. Ich kam irgendwann eines Tages von der Arbeit nach Hause und fand tellerweise Kekse vor, was mir natürlich sehr zu Pass kam, zumal es auch noch den ein oder anderen Löffel Keksteig in der Schüssel gab. Also da konnte ich mich schon gütlich tun. Das sind solche ganz einfachen Mürbteigplätzchen in zig verschiedenen Ausstechformen. Aber das bleibt auch bei der einen Sorte, zumindest für den Moment. Mal gucken, dass wir da noch ein bisschen was nachlegen demnächst. Mhm. Also ich habe nicht gebacken. Wir haben, wie gesagt, zurzeit überhaupt keine Zeit. Aber ich habe mich beschenken lassen. Ich habe ein paar Plätzle geschenkt gekriegt. Und bin aber noch nicht rangegangen. Ich bin da immer so, dass ich die mir immer aufheben will. Ich meine, dadurch werden sie ja eigentlich nicht besser. Aber ach, wenn man die schöne Verpackung dann sieht mit Schleifchen und das dran und so. Und ich habe mich noch nicht rangetraut. Aber das werde ich vielleicht nächstes Wochenende machen. Nee, diese Selbstbeherrschung habe ich nicht. Das ist auch das Gute an dem Plätzchenrezept, was wir da haben. Das geht echt wahnsinnig schnell. Und dementsprechend gibt es auch im Prinzip unendlich viel Nachschub, weil es halt einfach so einfach und so schnell zusammengerührt ist. Zumindest bei der ersten Variante jetzt. Mhm. Aber da muss noch ein bisschen was nachkommen. Also da müssen wir nochmal ein größeres Event draus machen. Mhm. Aus der ganzen Geschichte. Kommt bei euch der Nikolaus? Bei uns noch nicht. Wir haben das die letzten Jahre eigentlich immer gemacht. Aber dieses Jahr ging es halt einfach nicht. Weil die Zeit einfach so überhaupt nicht da war. Das stimmt, haben wir auch überhaupt gar nicht dran gedacht. Mhm. Nee. Wir haben dieses Jahr einen Adventskalender gekauft. Normalerweise machen wir jedes Jahr einen Adventskalender selbst. Mhm. Da haben wir dann heute dieses Jahr auch keine Zeit gehabt und deswegen haben wir uns welche gekauft. Nikolaus selber macht normalerweise auch immer meine Mutter oder mein Schwiegervater, aber auch diese haben dieses Jahr keine Zeit gehabt, das war dann schade. Und das fehlt dann schon irgendwie, finde ich. Ja. Ein bisschen Tradition, das geht einem dann schon ab. Das stimmt. Was wir dieses Jahr sehr zelebriert haben, war das gemeinschaftliche Basteln des Adventskranzes. Mhm. So richtig schön, also wir waren dann wir haben aus Weidenzeugs geflochten. Das sieht zumindest aus wie Weide, es ist wahrscheinlich keine. Und da kann man halt dann einfach Tannengrün drumrum binden. Und da sind dann auch schon die Halter für die Kerzen fest dran, dass man sich also nicht mit diesem Mooskram da rumschlagen muss. Und da sind wir dann schön im Baumarkt gewesen und haben, ich glaube, 3,5 Kilo Nordmann-Tannenäste gekauft. Hätten wir auch eigentlich gut in den Wald gehen können für. Aber naja, und natürlich mussten wir dann auch noch ein bisschen Draht mitnehmen und dann haben wir das also so zusammengebunden. Schön. Ja, das machen wir tatsächlich schon seit 3-4 Jahren relativ regelmäßig. Ist immer eine Wahnsinnssauerei, weil überall, du glaubst ja gar nicht, wo man da überall Nadeln findet anschließend, in der ganzen Wohnung. Also wirklich flächendeckend sind überall Nadeln. Ich weiß gar nicht, wie wir das immer hinkriegen. Und natürlich dann auch immer die Diskussion, ob dann jetzt der Draht stramm genug gebunden ist und ob man nicht dann doch irgendwo noch den Ansatz vom Ast irgendwo rausgucken sieht. Das Ergebnis gibt uns recht, es lohnt sich immer wieder. Mhm. Und es macht tatsächlich einen Heidenspaß und es dauert gar nicht mal so lange, wie man denkt. Aha, ich habe das einmal gemacht und habe dann hinterher ganz offene Hände gehabt, weil ich mich dauernd gepiekst habe. Entweder mit dem Draht oder mit dem Das. Ah. Dann, Das ist der, das ist der Fachbegriff für... Für das Grünzeug. Mhm. Bei euch nicht? Ich dachte, das wäre so allgemein also, so ein Begriff. Als Dars kenne ich nur die Halbinsel in Mecklenburg-Vorpommern. Fischland. Fischland, ja. Genau. Wie viel Umfang hat euer Adventskranz? Umfang weiß ich nicht. Der Durchmesser liegt so wahrscheinlich so bei 45, 50 Zentimetern. Okay. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht auf 40. Ich bin da ein bisschen schlecht im Schätzen. Aber das kann man dann ja ausrechnen, okay, weil man den Durchmesser hat und Pi und dann... Dann ein bisschen klein, weil ich nämlich diese Woche einen Zeitungsbericht in der Allgäuer Zeitung gelesen habe, dass dort bei uns in der Nähe ein Adventskranz mit 60 Meter Umfang, also ja, 19 Meter Durchmesser, gebaut wurde. Und die Leute waren ziemlich stolz drauf, weil sie dachten, sie hätten den größten Adventskranz in Deutschland und mussten dann kurz darauf feststellen, dass dieser in Niedersachsen, also bei euch oben im Norden, zu finden ist, und zwar mit 21 Meter Durchmesser. So, haben wir es mal wieder. Ihr habt also den größten. Wir haben den größten. Adventskranz. Aber wir lassen es nicht so raushängen. Genau. Ja. Stichwort Tannengrün, fällt mir gerade was ein. Da habe ich vor ein paar Tagen von gelesen, vom Jüleböhm. Schon mal gehört? Jüleböhm. Genau. Nein. Das ist tatsächlich das friesische Wort für Weihnachtsbaum, hat aber eine gewisse, so einen gewissen Knack. Es ist nämlich kein richtiger Baum, denn der Begriff stammt eigentlich von den nordfriesischen Inseln, wo es traditionell einfach relativ wenige Bäume gibt. Und die paar, die es da gab, die brauchte man eigentlich immer für den Holz, also für den Hausbau. Und dementsprechend konnte man sich das nicht unbedingt leisten, jedes Jahr so einen kleinen Tannenbaum abzuhauen, damit man einen schönen Weihnachtsbaum hat. Und dementsprechend ist der Baum auch heute noch in vielen Familien auf den Inseln einfach so ein Lattenkreuz. Also halt einfach so eine Stange mit oben so einem Kreuz dran. Und da hängt man dann tatsächlich auch einen Adventskranz dran mit Kerzen. Mhm. Und das ist tatsächlich der Inselersatz für den klassischen Weihnachtsbaum. Mhm. Macht auch nicht mehr jede Insel. Auf Helgoland werden jedes Jahr die Weihnachtsbäume per Schiff angeliefert vom Festland. Aber es gibt tatsächlich noch welche Familien, die diesen Jüleböhm benutzen. Mhm. Kann ich mir bei euch gut vorstellen, weil du ja auch erzählt hast, dass es bei euch nicht so viel Wälder gibt. Dass ja, das eine interessante Alternative ist. Also einfach historisch gesehen. Mittlerweile kümmert man sich natürlich auch darum, dass das hier so ein bisschen aufgeforstet wird und so weiter. Aber das ist schon tatsächlich echt mit Abstand die waldärmste Region Deutschlands hier. Mhm. Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Noch nicht. Und ich glaube, wir werden auch dieses Jahr wieder keinen aufstellen, weil wir Weihnachten immer bei unseren Familien verbringen. Mhm. Beziehungsweise, also ich fahre alle 2 Jahre zu meinen Eltern und bin dann das jeweils andere Jahr mit bei den Eltern meiner Frau. Mal gucken. Also irgendwann wird das sicherlich auch mal ein Thema werden bei uns, aber tatsächlich im Augenblick, ich wüsste gar nicht, wo ich den hinstellen soll. Mhm. Hab gar keinen. Also man muss ja auch immer irgendwie so, das muss sich ja auch irgendwie entwickeln, dass man so einen Platz hat. Und im Augenblick würde der tatsächlich sehr doll im Weg stehen. Also entweder den Fernseher verdecken oder irgendwas anderes, wo wir relativ regelmäßig dran müssen. Das ist im Augenblick, da haben wir uns noch nicht so sehr Gedanken drüber gemacht. Mhm. Naja, so ein Adventskranz mit schönen Kerzen drauf, das ist ja auch sehr weihnachtlich. Also eben. Braucht man ja auch nicht unbedingt. Na, wir werden unseren wieder aufklappen. Ach so, ihr habt einen künstlichen? Ja, wir haben schon seit 10 Jahren einen künstlichen. Die Leute lachen dann zwar immer, aber wenn sie dann sehen und dann staunen, wie gleichmäßig die Äste und so sind, dann sind sie dann doch immer ein bisschen neidisch. Und mit schönem Schmuck dran und so sieht man das gar nicht mehr. Ja, also, da gibt es dann bestimmt viel Lob für, ja, ja, wenn Gäste kommen. Kennt ihr das auch, das Christbaum loben? Nein. Nee. Also ich kenne es, weil ich mal in Bayern ein bisschen mich rumgetrieben habe vor Jahren, aber mitgemacht beim Christbaumloben habe ich noch nie. Und hier oben stößt das auf zumindest interessierte Gesichter, wenn ich davon erzähle. Das kann ich mir vorstellen, weil da wird ja reichlich dem Schnaps zugesprochen. Vielleicht sollten wir es einfach mal grundsätzlich erzählen und ich weiß nicht, warst du schon mal beim Christbaumloben mit? Dann bist du vielleicht prädestinierter als ich. Ja, in früheren Zeiten habe ich das dann doch immer gemacht. Nee, dann geht man halt zu den Nachbarn und Freunden und klingelt bei Ihnen und sagt, man will mal zum Christbaumloben kommen. Und dann gibt es normalerweise immer einen Schnaps. Und man lobt den Baum natürlich dann, wie schön er ist und wie stattlich und dass es der Beste ist. Und je mehr man lobt, desto mehr wird natürlich dann eingeschenkt. Das ist immer eine ganz lustige Sache an sich. Wobei ja die Schnapserei in den letzten Jahren ziemlich zurückgegangen ist, was vielleicht auch ganz gut so ist. Ich selber sage dann immer, ich möchte ein paar Plätzle haben und sowas, das ist mir dann lieber. Ja, und da der Weihnachtsbaum ja von Weihnachten bis zum 6. Januar ist jetzt bei uns so Tradition, dass wir am 6. Januar den Baum dann immer abschmücken. Mhm. Und dann haben wir ja 2 Wochen Zeit, da kräftig zu der Nachbarschaft zu gehen, von einem zum anderen und den Christbaum zu loben. Und dann im Zweifel schon vom Gartentürchen aus, ihr habt aber einen schönen Baum reinrufen, damit dann schon mal was kalt steht. Ja, so würde ich es machen. Ja. Aber wie gesagt, man das stößt hier noch auf ein gewisses Stirnrunzeln, wenn ich davon erzähle. Ja, aber wenn du so erzählt hast vom Boseln, wo auch gerne geschnapselt wird oder von diesen verschiedenen. Ja, also wenn es um Schnaps geht, da ist man hier eigentlich recht aufgeschlossen, das stimmt. Ja. Aber das ist mal wieder ein neuer Grund und das, was der Bauer nicht kennt, hat Fred hier nicht. Mein Platz ist ganz furchtbar, aber also was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Dementsprechend lassen wir das mal besser sein. Hast du dich denn mit Weihnachtsmärkten ein bisschen eingestimmt auf die Adventszeit? Also wir waren am zweiten Adventswochenende waren wir in Tönning auf der Halbinsel Eiderstedt. Da ist immer ein ganz toller Indoor-Weihnachtsmarkt im historischen Packhaus direkt am Hafen. Und das haben wir uns mal wieder angeguckt, weil wir hatten Besuch. Und das ist einfach, das sieht von außen schon ganz toll aus, weil das ist halt so ein historisches Lagerhaus, in dem früher die Waren für den Versand per Schiff vorbereitet wurden, gepackt wurden. Und das ganze Haus wird dann von außen geschmückt mit Lichterketten und mit allem möglichen Kram, den man dann von außen anbringt. Und da wird das ganze Haus dann zu so einem riesigen Adventskalender, wo dann jeden Tag ein anderes Fensterchen aufgemacht wird. Und da ist dann ein schönes Bild dahinter, das auch nochmal besonders illuminiert wird. Und innen drin gibt es dann Waffeln und so Konzerte und Lesungen und auch einen kleinen Kunsthandwerkermarkt. Und da kriegst du dann halt alles vom selbstgestrickten Socken über den selbstgefilzten Hut bis hin zu Laubsägearbeiten, Schmuck, Postkarten, Kalendern und lauter so ein Tüdelüt. Und das war ganz großartig. Das ist eigentlich, finde ich persönlich, einer der schönsten Weihnachtsmärkte hier an der Westküste. Obwohl natürlich so ein bisschen das Flair von draußen stehen und frieren an der Glühweinbude, das fehlt da natürlich so ein bisschen. Ein Indoor-Weihnachtsmarkt, das ist ja lustig. Ja. Aber nicht wetterabhängig, ist ja auch schön. Das ist eben genau der Witz, denn gerade aktuell haben wir mit dem Sturmtief Alexandra zu tun gehabt, das auch wieder ein leichtes Hochwasser uns beschoren hat und Regen und Hagel und Gewitter und das volle Programm. Also da ist dann die Anwesenheit auf einem Weihnachtsmarkt draußen eher nicht so erbaulich. Ja, wir hatten heute auch schlechtes Wetter. Da habe ich so ein bisschen an dich denken müssen, weil es sehr böig war und sehr windig und Äste auf der Straße lagen und so. Da habe ich dann auch gedacht, ist ja fast norddeutsche Verhältnisse. Da würde sich der Jörn wohlfühlen hier unten. Aber so sind die Leute dann auch dementsprechend drauf gewesen. Also was ich heute für Leute auf der Straße getroffen habe, das war nicht mehr normal. Erzähl. Ach, das kennst du ja, im Supermarkt, die mitten im Weg stehen und sich vor sich hin trödeln. Das war heute so eine Katastrophe. Ich bin schier verrückt geworden. Das war der Wahnsinn. Naja, ja. Mit dem Wagen nicht durchgekommen und an den was wollte ich kaufen? Ich wollte Toast kaufen, da stand ein Pärchen. Das hat sich dann darüber ausgelassen, welche Sorte sie jetzt nehmen wollen und die oder jene und diese oder welche. Und ich stehe dahinter und denke mir, oh, lass mich jetzt endlich mal hier durch. Ja. Die gleichen habe ich dann am Butterstand getroffen und am Wurststand getroffen und bei der Schokolade. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss hier raus, ich halte es nicht mehr aus. Das ist dann immer, mit manchen Leuten hat man dann auch dummerweise so einen halbwegs gleichen Bewegungsablauf. Ne? Die trifft man dann auch tatsächlich immer wieder und die gehen einem dann auch wieder auf den Keks. Genau. Das ist ganz schlimm und man kommt da auch echt nicht raus. Also mir geht es immer so, dass ich immer so dann weiß ich nicht, wenn ich die zum dritten Mal an der gleichen Stelle getroffen habe, dann stehe ich da und überlege, okay, wie werde ich die jetzt los? Und dann gehe ich bewusst irgendwo hin, was eigentlich nicht so der üblichen Einkaufsreihenfolge entsprechen würde. Und Donnerwetter, sind da treffe ich sie dann auch wieder. Genau. Also die heißen wahrscheinlich alle Murphy mit Nachnamen. Ja. Ja, ja. Und Autofahrer waren heute auch alle verrückt. Beim der Heimfahrt hatte ich auch beinahe einen Unfall gehabt, weil wir drei nebeneinander plötzlich gefahren sind, weil jemand meinte, er müsste mich überholen an einer Stelle, wo ziemlich unübersichtlich war. Und da habe ich das natürlich gleich wieder dem Wetter in die Schuhe geschoben, weil so kann man ja nur bei so einem Wetter sich aufführen. Also war ein bisschen heftig heute. Ich bin gerade froh, dass ich jetzt zu Hause bin, dass mir nichts mehr passieren kann. Jo, ja, das kann ich verstehen. Das ist auch, ich muss das ja auch nicht haben. Ich hadere ja auch regelmäßig mit den Autofahrern um mich herum, weil ich immer so denke, in was für einer Fahrschule lernt man denn bitte, dass eine Kuppe oder eine Kurve kein Ausschlusskriterium fürs Überholen sind, sondern eigentlich eine Einladung dazu. Es gibt so viele Leute, die an extrem unübersichtlichen Stellen überholen. Und gerade heute hatte ich es wieder auf dem Heimweg, dass, weiß nicht, also in einer Kurve jemand einen LKW überholte und tatsächlich gar nicht sehen konnte, dass ihm noch ein anderer LKW entgegenkam. Und also da ging es um, weiß nicht, wenige Meter gefühlt. Er hat es noch geschafft, da einen zu fädeln wieder. Aber ich denke mal, da wird der Gegenverkehr schon ordentlich in die Eisen gegangen sein. Und sowas, das interessiert natürlich dann denjenigen nicht. Der hat's ja geschafft, der ist ja rausgekommen aus der Geschichte und der fährt dann halt weiter. Es ist nichts passiert, Gott sei Dank, also auch kein Auffahrunfall wegen zu heftigen Bremsen oder so. Aber das kann halt echt schnell passieren, dass auf der Gegenfahrbahn dann was ist und dann ist halt derjenige, der es letztlich verursacht hat, ist dann weg. Genau, Unschuldiger. Ja. Das war bei uns heute der Fall, da war ein LKW, dahinter waren zwei Autos, dann kam ich habe dann sicherheitshalber ein bisschen Abstand gehalten, falls die da vorne bremsen müssen und hinter mir war ein Fahrzeug. Und die beiden vorne haben jetzt immer versucht, den LKW zu überholen, aber jedes Mal, wenn sie angesetzt haben, kam halt Gegenverkehr. Und irgendwann war die Überholphase, die Zone zu Ende. Es kam also ein Überholverbotsschild, so in ungefähr 100 Meter Entfernung. Und dann haben die beiden beschlossen, sie überholen jetzt nicht mehr, was ja sinnvoll ist. Aber der hinter dir war. Aber der hinter mir, genau. Ja. Und der hat dann angefangen. Du hast ihm natürlich auch einen Platz freigehalten vor dir. Ich hätte vielleicht näher auffahren müssen, genau. Das war jetzt mein Problem wahrscheinlich. Und du bist eigentlich schuld, ja. Genau. Und der hat mich dann überholt und dann war eben diese Überholzone plötzlich da und dann hing der 5 Kilometer vor mir. Super. War auch nicht weitergekommen. Ja. Das ist eben die Sache. Es bringt den Leuten ja nichts. Also gerade in so einer Schlange dann noch sich nach vorne zu arbeiten, das führt ja zu gar nichts. Aber naja. Aber mir hat es was gebracht, weil ich konnte meine Hupe mal ausprobieren. Und ich habe die, seitdem ich das Auto habe, noch nie gedrückt und habe jetzt mal gedrückt und bin voll verschrocken. Ich wusste gar nicht, dass die so laut ist. Also so eine richtig feine Hupe ist das. Ich bin ganz glücklich jetzt. Wie man sie sich wünscht. Ja. Aber da bin ich ja froh, dass es zumindest was schlechtes Autofahren angeht, dass es da doch große Gemeinsamkeiten gibt zwischen Nord und Süd, dass es kein speziell norddeutsches Phänomen ist. Ich hatte schon so ein bisschen Sorge. Nein, außerdem sind es ja immer die anderen, die falsch fahren. Das stimmt. Gell? Das stimmt, die fahren entweder zu schnell oder zu langsam. Genau. Ja. Also jeder, der schneller fährt als ich, der ist ein unverantwortlicher Idiot, der sich und andere gefährdet und jeder, der langsamer fährt als ich, der hat sowieso ein Problem. Genau. Und es handelt mindestens genauso unverantwortlich. Genau. Dass das einfach mal gesagt ist. Sag mal, du warst beim Eisstockschießen, hast du getwittert. Ja. Das will ich jetzt aber ganz ausführlich wissen. Ja, bei uns in Heide gibt es jährlich auf dem Weihnachtsmarkt den Friedrichstraßen-Cup. Friedrichstraße ist die G-Straße bei uns. Fußgängerzone, sagt man überall sonst. Da wird dann also vom Stadtmarketing so ein Pokal ausgeschrieben, wo dann ja Firmen, Mannschaften sich melden können, immer 4 Personen. Und dann wird halt Eisstockschießen gespielt auf dem Weihnachtsmarkt, auf der Eisbahn. Jeden Abend tatsächlich von 19.30 Uhr bis 22 Uhr, wenn der Weihnachtsmarkt schließt. Hätte ich überhaupt gar nicht gedacht, bei einer Stadt mit, weiß ich nicht, was haben wir denn, ich glaube, knapp 20.000 Einwohner, dass da 140 Teams dann zusammenkommen und irgendwie noch 35 in der Nachrückerliste stehen. Naja, wir haben es also noch rechtzeitig geschafft, uns anzumelden mit dem Büro. Ganz wichtig, der Sender, für den wir die meisten Sachen machen, ist die NDR 1 Welle Nord. Und dementsprechend hieß natürlich unser Team NDR Eis Welle Nord. Bot sich irgendwie an. Ja, und dann haben wir einen glorreichen dritten Platz in der Vorrundengruppe immerhin erspielt. Mhm. Ja, wir haben so ein bisschen versagt. Also, wieso? Naja, das ist ja, also ich habe nicht so diesen sportlichen Ehrgeiz, das können andere besser beurteilen. Ich finde, wir haben uns nicht blamiert. Wir hatten halt ja gelegentlich mal das ein schlechtes Händchen. Das ist aber auch, finde ich, wenn man gerade mal einmal im Jahr zum Eisstockschießen geht, dann kann man auch nicht erwarten, dass man das Ding mit so einer wahnsinnigen Präzision übers Eis schickt. Und wenn man dann auch noch zusätzlich niemanden hat, der wie beim Curling da mit dem Schrubber zugange ist, dann kann es ja nichts werden. Da braucht man halt mehr Kraft, da wird es dann gescheitert haben. Ja, das ist nämlich das Hauptproblem. Es war so schwer einzuschätzen, die ersten Würfe, die gingen dann so übers Haus weg, hinten in die Bande. Das war natürlich nichts. Und dann ist man mit dem zweiten vielleicht ein bisschen vorsichtiger und der bleibt dann auf halber Strecke stehen und verhungert und blockiert die Bahn. Das ist natürlich alles Taktik. Mhm. Habt ihr Holzstücke oder normale Eisstücke? Holz. Holz, ach so, Holz, okay. Mit so einem Metallring. Achso, okay. Dann könnt ihr natürlich. Die sind auch ein bisschen leichter zu bewegen. Dann könnt ihr die Platten natürlich nicht auswechseln und das Ganze vereinfachen, klar. Nein. So professionell wollen wir gar nicht rangehen, glaube ich. Aber dann wundere ich mich, dass ihr auf Eis gegangen seid, weil das ist ja nicht ganz ungefährlich auf Eis. Das war auch am ersten Abend, als wir gespielt haben, da haben sich auch einige hingelegt. Mhm. Und danach haben die Veranstalter dann solche Matten mitgebracht, die lagen dann auf dem Eis bereit und das war dann deutlich besser. Da konnte man dann, also hatte man einen sichereren Stand. Mhm. Ich denke nicht, dass sich da jemand ernsthaft was getan hat, aber so die ganz Motivierten, die mit ganz besonders kräftig ihren Eisstock da werfen wollten, die sind auch schon mal in Straucheln gekommen und das ist halt auf dem Eis dann möglicherweise eher Flugakrobatik. Ja, ja, da haben auch die Profis sich schon böse wehgetan, also es kann schon sehr gefährlich sein. Gerade wenn du dann ausholst und auf den Kopf hinten knallst, das ist nicht lustig, nein. Da gibt es ja im Profi-Eissport gibt es ja diese Fusseln, die man runterklappt. Sind dann an der Bande befestigte Metallschienen, wo vorne dann so ein Gummivereck drauf ist. Und da stellen sie sich mit einem Fuß drauf und dann können sie nicht wegrutschen. Wie so eine Art Startblock dann. Genau, sowas, ja. Mhm. So kannst du dir das vorstellen, genau. Schau mal an. Mir war tatsächlich nicht klar, dass es Eisstockschießen Profisport gibt. Nicht? Nee? Um ehrlich zu sein, nein. Oh, das ich kenne das tatsächlich nur von Weihnachtsmärkten. Okay. Nur im Amateurbereich. Okay. Das ist jetzt natürlich, das darf jetzt nicht meine bessere Hälfte hören, weil der wird jetzt die Augen verdrehen. Echt? Ist der ein Eisstockschießer? Ja, der, man weiß nicht, welche Liga, Bayernliga oder was das jetzt ist. Das wurde letztes Jahr neu aufgeteilt. Mhm. Und dann sind sie ein Jahr in der gleichen Liga, haben sie jetzt schießen müssen, anstatt aufzusteigen. Also frag mich jetzt auch nicht so ganz genau, kenne ich mich auch nicht aus. Weil es ist ja schon sehr unübersichtlich, auch die Zählerei der Punkte. Da muss ich jedes Mal von Neuem fragen, was jetzt, wieso habt ihr jetzt 5 Punkte und warum kriegen die anderen keinen und wie läuft das jetzt? Und da frage ich jedes Mal von Neuem, weil ich mich da nicht so richtig auskenne. Deswegen ist es auch nicht besonders beliebt, deswegen mag man auch dieses Curling wesentlich lieber, weil es ja fürs Publikum übersichtlicher ist. Mhm. Curling weiß man 3 Punkte, der nächste so, jetzt kann man das anzeigen und so. Und beim Eisstockschießen ist halt die Zählvariante schwierig. Du spielst immer gegen einen Gegner und die nächste Gruppe spielt gegen den anderen Gegner gleichzeitig nebeneinander. Also du weißt jetzt nie richtig, das sind ja teilweise 14 Gruppen, 8 Spieler, die nebeneinander gleichzeitig spielen. Und da gibt es eben noch kein System, wie man anzeigen kann, wie es jetzt im Moment gerade steht, wer gerade Erster ist, wer Zweiter ist, wer Dritter ist. Zusammengezählt wird da erst am Schluss. Und beim Curling weißt du, da spielt der Viertplatzierte gegen den Drittplatzierten. Und so sieht es jetzt im Moment aus. Und das ist eben beim Eisstockschießen ziemlich schwierig zu zeigen. Und deswegen gibt es auch kein Publikum dort. Es kommen eigentlich nur Leute, die sich mit diesem Sport wirklich auseinandersetzen und schauen dort zu. Und wenn du als Fremder da ein bisschen zuschauen möchtest, du verstehst einfach nicht, wie es jetzt gerade läuft und was bei der Gruppe, die vor dir gerade steht, wie die gerade stehen. Das ist halt ein bisschen blöd. Und deswegen wird dieser Sport wohl auch nie, obwohl sie sich ja wohl wünschen, olympisch werden. Ja, na, vor allen Dingen, wenn man schon was Ähnliches hat, was leichter zu verstehen ist. Eben, genau. Und die Curler haben ja jetzt auch gerade Probleme. Ach so? Die sollen ja auch Fördergelder gestrichen kriegen. Und da haben gerade die Oberstdorfer und die Füssener sind ja da sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren und haben auch bei Olympia mitgespielt. Sind aber in den letzten 2-3 Jahre nicht mehr so gut. Und jetzt sollen die Fördergelder gestrichen werden. Und das Geld soll jetzt lieber in Sportarten geschoben werden, was interessanter ist für die Medien. Also Abfahrt und Biathlon und solche Sachen. Ja, und aber Curling ist doch eine Sensation. Ich gucke das total gerne. Also so, wenn man es witzigerweise höre ich das relativ häufig, wenn man das erzählt. So, ich setze mich jetzt vor den Fernseher und gucke Curling, dann kriegt man doch schon mal so den ein oder anderen verwunderten Blick. Aber ich sehe das total gern. Ja, ich auch. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum. Wahrscheinlich, weil es so ein bisschen meditativ ist. ich kann es wirklich nicht begründen, wenn ich so drüber nachdenke. Aber das ist doch super. Also warum sollte man das gerade das nicht bei Olympia zeigen? Ja, irgendwie ist es schon spannend, wenn dann zum Schluss hin, wenn dieser Curlstein an diese Daube hinkommt und die fangen dann an zu schrubben, zu schrubben, zu schrubben und plötzlich schreit einer weg, weg, weg. Das finde ich richtig spannend. Großartig, auch wie die das dann von da hinten sehen, wann man jetzt wie, wo schrubben muss. Also das ist ja, glaube ich, derjenige, der stößt, gibt ja auch die Kommandos dann. Ne? Glaube ich auch, ja. Und das finde ich also toll. Mhm. Nicht, dass ich jetzt irgendeine Ahnung davon hätte, im Detail, wie die Curling-Regeln funktionieren. Ich sitze einfach gerne davor und gucke mir das an. Ja, ja. Und es ist mir auch völlig wurscht, wer gewinnt. Eigentlich schon, ja. Und dass die Deutschen gerade keine Rolle spielen, ja, mein Gott, es ist halt dann so. Das hat man ja manchmal. Das ist dann eben in anderen Sportarten. Genau, ja. Die auch nicht wichtig sind. Aber das ist ein ganz anderer Punkt. Mhm. Also hast du jetzt nicht Blut geleckt, also möchtest du jetzt nicht weiterspielen? Ehrlich gesagt, nicht so sehr. Also wenn wir uns nächstes Jahr vielleicht nochmal melden, dann, jetzt hätte ich bald mailen gesagt, das ist auch... Verdammter Nerdkopf. Dann wäre ich wieder dabei und so, diese Spaßgeschichte. Man spielt es ja tatsächlich auch offensichtlich nicht so nach den offiziellen Statuten, die du gerade beschrieben hast. Also das war gerade völlig fremd. Bei uns geht es halt wirklich, eine Mannschaft spielt gegen eine andere Mannschaft und man kann ganz genau sehen, wer gerade welche Punkte bekommt. Also die Regeln sind da schon sehr, sehr stark vereinfacht, offensichtlich. Und dann macht es auch tatsächlich sofort Spaß. Aber ich muss jetzt nicht anfangen, das irgendwie ernsthaft im Verein oder so zu betreiben. Zumal es auch gar keine Trainingsmöglichkeiten in der Nähe gibt. Wir haben, glaube ich, also ich weiß von einer Eissporthalle in der Nähe. Na, kannst du ja auch im Sommer spielen. Eisstockschießen? Mhm. Sogar noch interessanter als im Winter, weil da die Konkurrenz größer ist. Weil nicht jeder Verein hat eine Eisstockhalle zur Verfügung, um das spielen zu können. Aber fast jeder Verein hat eine Asphaltbahn, wo dann dieser Bereich eingezeichnet ist, wo man reinschießen muss, wo dann die Daube in der Mitte liegt. Und deswegen gibt es eigentlich sehr viele Vereine, die hauptsächlich im Sommer Vereinsmeisterschaften und sowas abhalten. Und es ist eigentlich im Sommer sogar beliebter als im Winter. Ich dachte, man bräuchte Eis zum Eisstock. Nee, das kannst du auf dem Asphalt genauso spielen. Verrückte Welt. Du kannst ja die Platten unten wechseln, also bei den richtigen Eisstöcken sind unten Platten drauf und je nachdem, wie viel Kraft du hast, wenn du viel Kraft hast, spielst du eine Eisplatte, die mehr Kraft benötigt, also die langsamer ist und wenn du nicht so viel Kraft hast, musst du halt eine Platte drauf tun, die schneller ist. Und das kannst du genauso auf dem Asphalt spielen und klappt wunderbar. Verrückt. Und die Verletzungsgefahr ist halt natürlich nicht so hoch und deswegen ist das gerade für Anfänger besser geeignet und macht auch mehr Spaß. Wir haben zum Beispiel hier immer so ein, wo auch so Leute wie du sich anmelden können. Mhm. Was weiß ich, vom Tanzverein oder vom Musikverein melden die sich dann an. Das ist ein Jedermannschießen und dann kommen die alle und werden dann auch so Spielchen ausgerichtet. Und da sind schon viele hängen geblieben und haben gesagt, Mensch, das macht so einen Spaß, da gucke ich doch mal vorbei. Das ist ja toll. Mhm. Aber das ist aber bei euch nicht so verbreitet. Man nennt es immer noch Eisstockschießen. Ist immer noch Eisstockschießen, ja. Das heißt dann nicht Asphaltschießen, sondern Eisstockschießen. Aber das ist in Norddeutschland nicht so verbreitet. Nein. Also mein Mann, habe ich noch überhaupt nie von gehört. Nee, ja, das kann ich mir vorstellen. Also auch, wie gesagt, weder von den Regeln, die du eben beschrieben hast, als geschweige denn von der Variante im Sommer. Mhm. Nicht komplett raus, nee. Aber es wird auch meistens hier unten gespielt. Also die Österreicher, die Schweizer und die Süddeutschen, da gibt es eigentlich die Klassen und die vielen Spieler. Das ist eigentlich eher bei uns hier unten. Mein Herzallerliebster, der hatte mal einen Eisstockshop. Da hat er auch Material verkauft. Und da kamen öfters mal Anfragen aus dem Norden von irgendwelchen Eventagenturen, die sowas machen wollten. Mhm. Und denen musstest du dann auch erstmal erklären, worum es da ging. Und ja, es war nicht so verbreitet bei euch oben, das stimmt. Ja. Ja, das also, wie gesagt, noch nie von gehört. Dann kommst du mal im Sommer runter und dann spielst du hier unten mal auf unserer Asphaltbahn. Werde ich ja müssen. Also das. Was wirst du müssen? Naja, also das reicht, das ist ja nun, also ne, jetzt habe ich es im Winter. Das ist doch super, in Sommer Trainingslager gehen zu können. Ja, das für genau. für den nächsten Friedrichstraßen-Cup im Eisstockschießen. Ich werde der Star. Genau. Du bist jetzt richtig hart trainiert. Ich werde das richtig rocken nächstes Jahr. Und die werden sich alle noch umgucken. Genau. Ja? Das wird ganz groß. Wenn ich hier der norddeutsche Eisstockpapst. Genau, das stelle ich mir jetzt gerade so vor. Uha. Ich werde Trainerstunden dann geben. Pass mal auf, das wird eine ganz große Nummer. Ich sag, ja. Ja. Meine Frau ist gerade nicht da, aber wenn sie es sehen würde, sie würde sich an den Kopf fassen und sich wieder ihrem Buch widmen. Aber gut. Haben wir eigentlich noch was anderes an Themen? Irgendwas, was wir jetzt ablenken können, weil da kommst du nicht mehr raus jetzt. Sonst. Nee. Was haben wir denn überhaupt noch? Nikolaus ist vorbei, hatten wir besprochen, Nikolaus? Das wollte ich letztes Mal eigentlich erzählen. Da war es ja noch nicht vorbei beim letzten Mal, als wir uns gehört haben. Aber jetzt ist es vorbei. Am 6. Dezember, ich weiß ja nicht, wie ihr das normalerweise begeht, aber bei uns hier unten gibt es ein sogenanntes Klausentreiben. Hast du davon schon mal was gehört? Nein. Flausen austreiben kenne ich, aber Klausentreiben, da muss ich passen. Ja, die Flausen, die sollte man dir austreiben in puncto Eisstockschießen. Also ich muss doch sehr bitten. Nee, das Klausentreiben, das wird am 5. und 6. Dezember bei uns veranstaltet. Und da verkleiden sich junge Männer, ja, wie alt werden sie, bis maximal 25, denke ich, verkleiden sich als so ganz finstere Gesellen. Die ziehen sich dann so Fell- und Ledergewänder an mit riesigen Glocken dran und kleinen Glöckchen. Dann ziehen sie so Masken auf, die aussehen wie ganz gruselige Tierköpfe. Und ja, sie hängen sich halt auch schwere Kuhschellen, die so richtig Lärm machen um den Bauch drum. Und dann baut sich jeder so eine Rute aus Holzzweigen und dann gehen sie auf einen zentralen Platz. Das ist inzwischen so bei uns gelöst, dass das abgesperrt wird, weil das artet inzwischen teilweise recht aus. Der Sinn der ganzen Sache ist, sie verprügeln dann die umstehenden Leute, die da so auch zu diesem Treiben kommen und schlagen ihn so gegen die Schienbeine und gegen die Waden und so. Und das hat aber inzwischen solche Ausmaße angenommen, dass das dieses Jahr auch wieder mal eskaliert ist. Da soll nämlich einer dieser Klausen, soll eine Mutter vor den Augen ihrer Kinder vermöbelt haben. Und das geht jetzt bei uns hier ziemlich durch die Presse, weil sie den nämlich noch nicht gefunden haben. Es gibt da verschiedene Arten, die zu registrieren. Ich glaube, in Immenstadt hat jeder der Klausen eine Nummer, sodass er zu erkennen ist. Und das hat aber in anderen Städten dazu geführt, dass sich irgendjemand die Nummer, keine Ahnung, 23 gemerkt hat und den dann angezeigt hat. Und dabei war es die Nummer 32, die zugeschlagen hat. Und deswegen ist Sonthofen davon abgekommen und hat jetzt gesagt, das nützt nichts mit diesen Nummern. Es hat keinen Sinn, aber heutzutage filmt ja sowieso jeder diese Klausen. Die Klausen werden fotografiert und es wird ja genügend Zeugen geben für diese Tat. Jetzt haben sie auch einen Aufruf gestartet und gesagt, wer hat diesen Klaus dabei gesehen, wie er diese Frau verprügelt hat. Und die muss wirklich ziemlich verletzt worden sein mit Prellungen und blauen Flecken. Und die ist dann am nächsten Tag ins Krankenhaus gekommen und hat jetzt wohl Anzeige erstattet gegen diesen einen Klaus. Völlig zu Recht. Durchaus, ja. Also, was ist, das ist doch auch, also, sowas finden solche Leute witzig? Ja, das ist, im Grunde ist also, es. Oder da geht es ja vermutlich drum, ne? Also. Ja, es ist Tradition und Tradition kann halt in diesem Fall auch ausarten. Also ich kenne es jetzt von meiner Jugendzeit, wir haben uns dann auch getroffen, die Dorfjugend, dann waren welche als Klaus verkleidet und die haben dann so gegen unsere Schienbeine geschlagen und uns ein bisschen durchs Dorf getrieben. Und wenn man dann, sagen wir mal, müde geworden ist, so nach einer Stunde, dann hat man sich in irgendeiner Kneipe oder Restaurant getroffen, hat dann miteinander ein Bierchen getrunken und dann war alles in Ordnung. Aber das artet natürlich teilweise dann doch aus. Dann, ja, die kommen dann halt nicht so richtig in Fahrt und können dann nicht stoppen, wenn sie dann so in Fahrt sind. Und so ist es wohl da jetzt auch wieder passiert. Und ja, nicht besonders schön sowas. Naja, also auch in keinster Weise zu entschuldigen. Also ich bin gerade mittelmäßig empört. Also was, also da gibt es da auch niemanden, der jetzt da irgendwie, sagen wir mal, einen Sicherheitsdienst stellt oder dass da vielleicht irgendwie von vornherein, weiß ich nicht, der ein oder andere Uniformierte sich aufhält, dass man sagen könnte, wenn wir schon vorher wissen, dass es immer eskaliert, dann nehmen wir halt denjenigen, der da, was weiß ich, auf irgendjemanden Unbeteiligten einschlägt und den da möglicherweise über Gebühr verletzt, dass man sich den gleich rausgreifen kann und da möglicherweise mal genauer nachfragt, was denn die Scheiße soll? Also vor Ort ist normalerweise niemand. Inzwischen ist es ja so, dass es in einem eingeschränkten Bereich ist. Wir sind damals noch frei durch den ganzen Ort gelaufen, aber dort ist es dann normalerweise so, dass um den Rathausplatz herum abgesperrt ist und dann weiß jeder, der sich dort dem Rathausplatz nähert, dass er halt mit einer Prügel, sage ich jetzt mal, mit einer leichten Prügel zu rechnen hat. Das hat dann auch einer der Polizisten wohl so geäußert und hat gesagt, ja, damit muss man rechnen, wenn man da hingeht, das ist nun mal Brauchtum. Aber wenn natürlich einer so über die Stränge schlägt und nicht mehr weiß, wann er aufhören muss, das finde ich dann natürlich auch heftig. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, was da jetzt noch drauf also rauskommt und ob sie den finden. Ich denke mal schon. Also ich würde ja schon mal damit anfangen, den Polizisten zu suspendieren. Ja. Das geht ja überhaupt nicht. Ja. Es hat auch heiße Diskussionen dann im Internet gegeben, dass deine Frau gesagt hat, super, jetzt ist auch noch, das klingt so richtig nach, Frau hat Minirock und muss damit rechnen, vergewaltigt zu werden. So. Überzogen, okay. Sage ich jetzt mal. Aber im Prinzip kann man natürlich so argumentieren, das ist richtig. Ja. Also das heißt, also jeder, der sozusagen das halb amüsant findet und da zugucken will, fragt im Prinzip danach oder stellt sich zur Verfügung von irgendeinem so Idioten, krankenhausreif geschlagen zu werden. Ja, so vielen ungefähr. Dank. Mhm. Ja, sehr gut. Mhm. Ja, ursprünglich war es ja, wie gesagt, eine Tradition und da sollten damit, das Schmutzige und Unanständige sollte aus den Städten und Dörfern getrieben werden. Und das Gleiche gibt es auch für Frauen, das ist dann am 4. Dezember. Da heißt das dann Bärbele treiben. Und da sind dann die jungen Frauen und Mädchen, die sich als alte Weiber verkleiden und auch mit Kuhglocken um den Bauch, Masken vor dem Gesicht und auch dieser Weiderute in der Hand durchs Dorf laufen und halt eben, wenn ein Mann vorbeikommt, mal so einen Hieb mit dieser Rute mitgeben. Es ist, wie gesagt, Brauchtum und weißt ja, wie das ist, wenn sie dann, wenn man den Finger hebt und sagt, nein, so geht das nicht und das mögen sie halt nicht, wenn man gegen das Brauchtum so ein bisschen vorgeht. Ja. Das ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Ja. Also das dürfen sie gerne nicht mögen. Also dann ist das ein Scheißbrauchtum. Ja. Also das... Vor allem, wenn es so ausartet. Ja, also da fehlen mir echt die Worte. Also wenn ich heute Glocken höre, also diese Schellen von den Klausen, da zieht es mir aber auch alles zusammen den Magen und ich verkrampfe, weil ich mich auch so dran erinnern kann, wie das bei uns damals war. Da hast du schon mal so richtig einen mitgekriegt und mal so am nächsten Tag so die Striemen auf der Oberschenkel gehabt. Ach, guck mal. Ja. Ja, ist halt Brauchtum. Ja, ist halt Brauchtum. Ich kann zwei Tage nicht sitzen und habe immer noch Blut im Stuhl, aber mein Gott, das ist Brauchtum. Ich nehme es mit, ja klar, natürlich. Nehme es in Kauf, ich wollte es ja nicht anders. Ja, genau. Ja, das. Ich stehe drauf. Ja. Oh Gott. Ja, sowas habt ihr oben nicht. Nein, wir poolen Krabben. wir gehen zur Watt-Olympiade und wälzen uns im Schlick. Ich weiß nicht, was machen wir denn hier noch? Aber doch nichts, was in die Richtung geht. Also, nee. Die Klausen betreiben, die begleiten ja auch normalerweise den Nikolaus. Das müsste doch bei euch auch so sein, dass der Nikolaus am 6. Dezember kommt, oder? Zu den Kindern so? Ja, das natürlich, Und klar. kommt der Also alleine? es gibt auch, ja. Okay, bei uns nämlich nicht. Da kommen immer zwei, drei Klausen mit. Und die machen dann so ein bisschen, ja, machen auch Rabatz, dass die Kinder so ein bisschen Angst kriegen. Und dann liest der Nikolaus vor, was hast du denn das ganze Jahr über gemacht? Und zum Schluss geht es dann wieder natürlich alles gut aus und das Kind wird gelobt und dann ziehen die Klausen mit dem Nikolaus von dannen. Nee, also der Nikolaus hat hier eigentlich, es gibt's auch, dass der in Familien kommt, aber normalerweise, also siehst du Nikolaus eigentlich irgendwie auf Weihnachtsmärkten herumgehen oder also in Läden sitzen, die sich jemanden engagieren. Und dann kann man sich halt, was weiß ich, dann kann man halt ein Foto machen mit dem Nikolaus und kriegt dann noch irgendwie ein bisschen wie ein paar Naschis. Und dann, das ist es dann. Ne? Und dann kommt dann eben so also ich habe jetzt gerade in Tönning dann beim Weihnachtsmarkt auch ein Kind sagen hören, das ist ganz einfach, du musst nur sagen, du warst brav und dann kriegst du was zu naschen. Ja, also andererseits sind da aber auch eine Menge Kinder, die tatsächlich den Nikolaus als Respektsperson sehen und die dann auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen verkrampfen und sagen, oh Gott, da ist er echt und er hat die Rute dabei. Oh, ich geh mal besser weg. Das hast du auch. Also offensichtlich ist das auch eine Instanz in der Erziehung. Kenne ich auch von Freunden, die gesagt haben, die ihren Kindern durchaus auch mal erzählen, dass sie ja die Handynummer vom Nikolaus eingespeichert haben. Sie könnten ihm jederzeit eine SMS schicken. Der hat ein Handy. Ja klar, heutzutage hat der Nikolaus offenbar ein Handy. Ja. Unser Nikolaus sieht alles, der braucht kein Handy. Ja, früher war das vielleicht so. Ja, wie ist Heute das nicht. dann an, dass du Nikolaus für Freunde spielst, das Habe ich auch passiert, schon mal das gemacht. machst du Doch, auch, ja? doch. Hab ich auch schon mal gemacht. Ich habe ja auch die Statur dafür. Das hast Ja, du das jetzt ist, das gesagt. ist, das ist total super, Nikolaus zu sein. Da brauche ich endlich mal den Bauch nicht einzuziehen. Das ist was Gutes. Doch, also das macht schon Spaß. Ich bin da aber jetzt auch nicht derjenige, der da besonders streng ist. Das erledigt einfach der Auftritt von ganz alleine, dass da so ein bisschen, ja, also so ein gesundes Misstrauen dann einfach, was passiert hier eigentlich jetzt? Und oh, tatsächlich, da kommt einer rein, der ist der Nikolaus, verflixt nochmal. Ob das nun einen erzieherischen Wert hat oder ob es wirklich nur fürs Entertainment ist, das mag ich nicht so beurteilen, keine Ahnung. Wie bist du damit aufgewachsen? Wir hatten tatsächlich einmal Besuch vom Nikolaus und ich habe tatsächlich erst mit, na, also wir waren vielleicht fünf, also ich war fünf, das heißt, mein Bruder war drei. Und ich habe erst mehrere Jahre später realisiert, wer uns da eigentlich einen Besuch abgestattet hat. Ich habe ihn damals nicht erkannt. Und das war tatsächlich sehr aufregend. Also normalerweise und auch in den Jahren danach war es dann immer so, dass halt über Nacht auf magische Weise unsere liebevoll geputzten Schuhe einfach aufgefüllt waren. Mein Vater hatte traditionell immer ein Stück Kohle in seinem Schuh. Und dann kam irgendwann einfach mal der Nikolaus bei uns vorbei und das war wahnsinnig aufregend. Das hat eine ganze Zeit gedauert, bis wir uns getraut haben, das obligatorische Gedicht aufzusagen, weil der nämlich auch irgendwelche schmutzigen Details wusste. Ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern. Das habe ich aber nur, ich erinnere mich daran, dass ich wahnsinnig erstaunt war, wie der Nikolaus das nun wissen konnte, was jetzt gerade vor ein paar Tagen da, also merkwürdig, komischer Typ. Also. Jetzt musst du mir mal kurz erklären, warum dein Vater Kohle im Schuh Na, hat. das war bei uns, also ich weiß nicht, ob das so verbreitet ist, aber bei uns war es immer so, wer brav war und wer lieb und artig war und seine Schuhe auch vor allem gut geputzt hatte, das war das Zeichen dafür, dass man ja brav gewesen ist, dass man also besonders saubere Schuhe hat. Der kriegte Bonbons und Naschis und so ein Kram und auch kleine Geschenke. Und wer nicht so gründlich war mit Putzen oder noch schlimmer, wer vielleicht auch ein bisschen nicht so brav war, der kriegte eben keine Naschis. Und damit aber auch was im Schuh ist, war dann halt ein Stück Kohle drin. Und dein Vater war nie brav? Nee. Zumindest, also in mindestens einem seiner Schuhe war immer, da war auch immer noch ein kleiner Fleck dann drauf. Das hätte ich als Kind aber gerne ausgenutzt dann. Hätte ich meinen Vater das ganze Jahr über aufgezogen. Das fällt mir tatsächlich auch jetzt erst auf, was das für eine Riesenchance ist, die wir da vertan haben. Verflixt nochmal. Mein Vater konnte sich so nicht richtig entscheiden, was er uns erzählen soll. Der hat immer erzählt, der Nikolaus kommt und sei artig und wenn du nicht artig bist, hat uns also so ein bisschen immer Angst gemacht. Und wenn es dann kurz davor war und ich zu einer Freundin an dem Tag rübergegangen bin und Angst hatte, dann im Dunkeln wieder nach Hause zu gehen, dann hat er immer gesagt, ach Martina, das ist doch Quatsch, es gibt doch gar keinen Nikolaus. Und das hat er aber jedes Jahr gemacht. Der hat mir immer erzählt, ja, es gibt einen und kurz darauf wieder, es gibt keinen. Nee, und dann bin ich immer zu der Freundin gegangen und habe dann immer gesagt, Mensch, bist du doof, es gibt doch überhaupt keinen Nikolaus, das ist doch nur dein Vater da draußen. Und dann war ich immer so die Spielverderberin. Verflixt nochmal. Weil ich immer so ein Klugscheißer bin und immer wusste, wer das ist. Naja, ah, gut. Tja, das ist das. So macht man sich auch Freunde auf eine Art. Ja, genau. Genau. Ja. Ja. Gut. Was haben wir denn noch? Wir haben einen Kommentar gekriegt. Ja, das ist was Gutes. Kommentare mögen wir, ja. Ja, und zwar von einem Dr. Iso. Mhm. Der ist nochmal auf das Thema eingegangen, DAV, also Deutscher Alpenverein, das wir letztes Mal besprochen hatten. Ja. Er meinte, dass der DAV auch Kletterhallen betreibt. Und das hat mich dann doch neugierig gemacht. Und ich habe mal geguckt, inwieweit Kletterhallen bei euch oben vom DAV betrieben werden. Mhm. Und bin dann auch in Hamburg fündig geworden. Also in Hamburg gibt es eine offizielle Kletterhalle, die vom DAV betrieben wird. Mhm. Also muss nicht unbedingt ein Berg in der Nähe sein. Es funktioniert ja auch mit solchen Kletterhallen, gell? Siehst du mal. Das war mir nicht klar, dass es explizit Kletterhallen gibt. Also ich weiß von der Kieler Sektion, dass die auch irgendwo klettern, indoor. Ich glaube, dass die im Sportforum der Uni sich mitbeteiligen. Aber das ist ja auch cool, wenn man dann eine eigene Kletterhalle hat im Verein und die so ein bisschen zum Training wahrscheinlich dann nutzen kann für Free Climbing oder so. Ja. Cool. Ja. Und die lernen dort auch das Klettern, also ist ja auch eine Zusammenkunft und ein gemeinsames Erlebnis. Ja. Er hat ein bisschen mokiert, dass es wohl so ist, dass man dann immer Sektionsmitglied ist. Das heißt, wenn man in einer Sektion irgendwie zum Beispiel klettern gehen möchte, dass man dann, wenn man in der falschen Sektion ist, dort nicht umsonst klettern kann, also dann wieder einen Beitrag zahlen muss. Also dass das so wirklich so ein bisschen abgekapselt zu sein scheint. Mhm. Das hat er da so ein bisschen hervorgehoben. Naja, kenne ich mich leider halt so, zu wenig aus. Klingt so ein bisschen nach der üblichen Vereinsmeierei und hat wahrscheinlich, also jetzt ich mutmaße, einfach den Grund, dass dann die Buchhaltung am Ende stimmen muss. Ne? Also der was weiß ich, da zahlt man mit seinen Mitgliedsbeiträgen im Verein X und das wird auch da verbucht und wird dann für die örtliche Kletterhalle, wenn es denn eine gibt, benutzt und im Verein Y, die stellen dann eine Kletterhalle zur Verfügung, die man für die derjenige dann vielleicht nichts bezahlt. Da müsste es halt dann Kooperationen der einzelnen Sektionen geben, wie man da einen Ausgleich schaffen kann. Da kannst du recht haben, ja. Das klingt logisch. Wäre jetzt so meine erste Assoziation dazu. Naja, herzlichen Dank jedenfalls an Dr. Iso für die interessante Information. Ansonsten hatten wir, glaube ich, noch neue Twitter-Follower, wenn ich es richtig gesehen habe. Und zwar hat sich die Wanderin zu uns gesellt. Herzlich willkommen. Und Dieter Jörs ist jetzt auch Follower beim Nord-Süd-Gefälle. Auch dir herzlich willkommen. Genau, wir freuen uns darüber sehr. Jetzt müssen wir natürlich mal loslegen und mal anständige Tweets abschicken. Mensch. Das wird höchste Zeit. Ich bin so ein bisschen schlampig immer, was das angeht. Ich hatte mir auch vorgenommen, dass ich vom Packhaus in Tönning ein schönes Foto mache und das wegschicke. Aber es ist wie immer, an so einem Tag, da ist dann halt der Akku leer. Und ich bin tatsächlich, weil ich dienstlich in der Gegend zu tun hatte, einen Tag später nochmal hingefahren. Und dann habe ich es einfach verwackelt. Also ich habe es einfach nicht hinbekommen, ein scharfes Foto zu machen von dem Ding. Ich gelobe Besserung und werde spätestens im nächsten Jahr ein Foto mit Stativ machen. Dieses Packhaus ist wirklich wunderschön. Und das sind so, das böte sich an, um so einen, so sieht's gerade im Norden aus, Tweet zumindest mal loszuschicken. Und ja, da muss noch ein bisschen mehr kommen, das stimmt. Da müssen wir uns noch anstrengen, ja. Ich habe momentan ein kleines Problem mit meinem iPhone und dem Twitter-Account. Ich kriege die Bilder selten rausgeschickt und teilweise auch irgendwelche Tweets selber gehen nicht mehr raus. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das an neuen Versionen vom iOS liegt. Ich habe keine Ahnung, ich habe echt Probleme, überhaupt einen Tweet rauszubekommen. Das ist ja eher so mittel dann, also auch mittelunterhaltsam. Ja, genau, das macht dann auch wirklich keinen Spaß. Ich habe allerdings irgendwie gehört, dass iOS, das neue, wohl Probleme hat mit irgendwelchen Routern, WLAN-Routern. Und daran könnte es natürlich auch liegen, weil wenn ich, um natürlich MBs zu sparen, gehe ich dann immer, schicke ich von zu Hause aus die Tweets raus mit den großen Bildern. Und das funktioniert vorne und hinten nicht. Also da habe ich wirklich richtig Probleme. Muss ich mal eine Lösung finden, dann wird es in der Richtung auch mehr geben. Ja. Nervkram. Also war das nicht auch das Update, wo man irgendwie mit auf dem Update auf 8.0 erstmal 2 Tage nicht telefonieren konnte? Genau das, ja. Aber ich habe jetzt das 8.01, glaube ich. Und da sollten die Probleme eigentlich behoben worden sein. Aber jetzt habe ich mal gegoogelt und da kam schon sowas von wegen, es gibt wohl Probleme mit irgendwelchen WLAN-Routern. Und vielleicht liegt es daran, weil sobald ich das WLAN ausmache und ganz normal über das Handynetz gehe, und wir haben sogar LTE hier bei uns, dann geht das ratzfatz, dann sind die Bilder draußen. Also muss es wohl doch irgendwie daran liegen. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir da vielleicht eine Lösung ist das finden. Eine clevere Marketingstrategie von Apple, die demnächst auch WLAN-Router anbieten und den geneigten Kunden schon mal so ein bisschen vorkonditionieren möchten. Wer weiß. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Ja. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ja. Ich habe es schon bereut, dass ich jetzt wieder ein iPhone gekauft habe. Vor allem habe ich den Fehler gemacht, ich habe nur 16 GB Speicher genommen. Ich war einfach zu geizig, für weitere 16 GB 100 Euro zu bezahlen. Ja, gut. Aber wenn du so viele Podcasts hörst, weißt du, dann hast du das Handy nämlich ganz schnell voll. Ja, also ich bemühe mich immer zeitnah, meine Folgen aufzuräumen. Das ist immer nicht so ganz einfach. Also das ist mittlerweile mache ich es so, dass ich dann mir einmal die Woche mir schon einen Termin gesetzt habe mich dann selbst daran erinnern lasse, dass ich dann so, das ist immer so die Zeit, wo ich dann irgendwie mal meistens Ruhe habe und da setze ich mich dann halt kurz hin und lösche die alten Folgen raus, denn da kommt doch einiges zusammen. Ich weiß, dass ich bei meinem bei meinem Podcatcher eine Episoden Maximalzahl einstellen kann. Ich muss das vielleicht nochmal ausprobieren, ob das bedeutet, dass ich insgesamt nur eine bestimmte Anzahl von Episoden über alles sozusagen speichern kann oder ob das wirklich pro Podcast-Feed geht. Das bedeutet andererseits, dass ich natürlich zeitnah alles nachhören muss. Und auch das klappt halt nicht immer. Wenn keine Zeit zum Podcast hören da ist, dann kann man eben auch nicht nachhören. Ja, vor allem, wo ist dann die Begrenzung? Löscht er denn die alten automatisch oder blockiert er die neuen, die reinkommen? Das ist eben die große Frage, das muss ich alles noch ausprobieren. Bisher war ich ein bisschen zu feige. Und letztlich bedeutet das ja im Zweifelsfall nur, dass ich das nochmal nachladen muss, was dann wegkommt, was ich vielleicht noch brauche. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich auch einfach mal in die Dokumentation gucken, die es bestimmt irgendwo gibt von dem Ding, wo das möglicherweise erklärt wird. Ich weiß es nicht. Ja, es gibt so viele interessante Podcasts, da wird es halt schnell voll. Und wenn dann die Zeit fehlt, um das abzuhören. Das ist immer so das, was mir so in der Seele wehtut, wenn ich dann merke, okay, ich habe jetzt hier die Folge von dem einen Podcast, die ist jetzt seit 6 Wochen in der Abspielliste und ich komme nicht dazu, sie zu hören. Oder sie ist jetzt schon so alt, es gibt jetzt schon irgendwie 3 neue Folgen von diesem einen Podcast, dann lösche ich die dann halt trotzdem. Und das ist eigentlich sehr schade. Ich nehme mir immer vor, sie dann irgendwann zu hören in Zeiten der Not, bei langen Bahnfahrten oder sonst wie wann. Es gibt ja immer so Momente, wo einfach die Liste leer ist, wo man da nichts Neues mehr zum Hören hat. Und dann sitze ich immer da und denke mir, Mensch, irgendwas wolltest du doch noch vorher nochmal nachhören. Und dann ist es aber, dann komme ich meistens doch wieder nicht drauf. Ja, die Tage sind einfach zu kurz, um alle guten Podcasts zu hören. Das ist richtig, ja. Was allerdings nicht zu kurz ist, ist diese Folge. Die haben letzte wir schon wieder eine Stunde? Na, wir sind kurz davor. Knapp, ich muss so ein bisschen peilen. Ja, naja, es ist ein bisschen weniger als eine Stunde dieses Mal. Aber ehrlich gesagt fällt mir auch nichts mehr ein. Nein, war heute eine besinnliche Folge. Genau. Passend zur Weihnachtszeit. Richtig, genau. Die letzte in diesem Jahr und die erste im neuen Jahr, die hören wir dann wie immer am 15. um 12. Genau. Mach's gut bis dahin. Du Schöne auch. Weihnachten. Danke, gleichfalls. Servus. Tschüss.